Frag mich jetzt ernsthaft, warum ich hier sitze. Schnell Samel angerufen und dann ab auf die Piste. Die Nummer hier wählt, ey Samel, bist du da? Wieder ne Party geplant, mit Nightshocks am Start. Yo, klingt nicht schlecht, ich schau, ob ich kann. Wart ne Sekunde, ich schau noch in meinen Plan. Oder steht drin, dass ich heute schon was mach? Ich wünsch dir trotzdem noch einen schönen Tag. Ey, wart mal, Kollege, das kann doch nicht sein. Du kommst jetzt in den Club und da heben wir ein. Also mach dich auf die Socken, bis gleich alles klar. Nightshocks am Start, Mann, da fliegt der BH. Du weißt doch, Digga, mitkommen würd ich ja gerne. So ne Party so richtig mit taumelnde Sterne, mit Bräute und so, das wär schon geil. Doch tut mir echt leid, ich hab keine Zeit. Und so geht das Woche für Woche. Ich sitze zu Hause, schau Fernseh und koche. Die Action, die heute geht, ist wirklich ein Muss. Doch ich bleib zu Hause, ich hab keine Lust. Und so geht das Woche für Woche. Ich sitze zu Hause, schau Fernseh und koche. Die Action, die heute geht, ist wirklich ein Muss. Doch ich bleib zu Hause, ich hab keine Lust. Alles klar, erst gleich, dann ja, dann nee, jetzt sofort. Wenn du nicht weißt, was du willst, dann schlag du doch was vor. Ich sitz hier wie jedes Mal und mach mir einen Kopf. Und von dir hör ich bloß jedes Mal, hab keinen Bock. Du kaust mir ein Ohr wie ein Kannibale. Doch ich hab keine Lust mehr auf deine Tiraden. Und außerdem hab ich auch keine Idee. Für mich ist das ganze Ding hier passé. Mann, mach doch was du willst, chill zu Hause bei Mama. Verdammt, Mann, verreck doch in deiner Scheißkammer. Kannst du auch was anderes als in der Stube hocken? Ach fick dich, verreck doch am Geruch deiner Socken. Weißt was, du Freak, du hast ADS. Muss ständig was machen, wie mir das Stress. Und stinken tun hier nur deine Muchten. Hau rin, ich werd an meinen Socken erduften. Und so geht das Woche für Woche. Ich sitze zu Hause, schau Fernseh und koche. Die Action, die heute geht, ist wirklich ein Muss. Doch ich bleib zu Hause, ich hab keine Lust. Und so geht das Woche für Woche. Ich sitze zu Hause, schau Fernseh und koche. Die Action, die heute geht, ist wirklich ein Muss. Doch ich bleib zu Hause, ich hab keine Lust. Ich hab heute einfach keinen Bock, Alter.